Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Hi Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Wir sind heute nicht im Fernsehen, obwohl ich das gestern gesagt habe, aber wir sind heute nicht im Fernsehen zu sehen, dafür ausschließlich hier bei 1Live im Radio zu hören. Schön, dass ihr da seid, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben wie immer freitags eine freie Themennacht und das heißt, ja, ihr kennt das, sofern ihr diese Sendung kennt, dass ihr mich anrufen könnt zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110 und der erste Anrufer heute Nacht bei mir ist, frage ich meine Regie, das ist die Kathleen und Kathleen ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, hallo. Ja, hallo. Kathleen, um was geht's? Ja, also ich habe ein Problem mit meinem Freund. Wir haben eine gemeinsame Tochter, die ist jetzt 7 Monate alt. Ja. Und bei mir ist es eben halt so, dass ich damit ganz viel zu kämpfen habe, dass er sich einfach mal nicht drum kümmert. Ich hab's nicht verstanden. Du hast die Sorge, dass... Du hast die Sorge, dass er... sich einfach nicht drum kümmert um seine Tochter. Ach so. Hm. Wieso hast du die Sorge? Gibt es dafür Begründungen? Kein Wunschkind. Sie war kein. Entschuldige, wenn ich unterbreche, das ist eine sehr schlechte Leitung. Sie war kein Wunschkind. Dann gehe ich mal hier auf den Balkon. Ja, also sie war kein Wunschkind. Nein. Ja. Ich wurde im September 99 operiert am Muttermund. Ja. Da haben sie eben halt Muttermundkrebs gestellt. Dann habe ich ein Zeitlimit von Muttermundkrebs? Ja. Mhm. Damals hatten sie den Hauptkern entnommen und haben eben halt mir ein Limit gesetzt, dass ich 2 Jahre Zeit habe, um ein Kind anzusetzen. Eben halt, dass das auch noch alles gut läuft. Weil sie ja vorne ein Stück weggenommen haben und das passieren könnte dann an einer Weile. Das war eben halt... Ach so, das heißt also, du hattest da quasi nur noch zwei Jahre Zeit, haben die Ärzte gesagt. Anzusetzen klingt so ein bisschen komisch, ne? Also um schwanger zu sein und schwanger zu werden. Und danach haben die Ärzte gesagt, wird das nichts mehr. Ja. Und dann hast du oder habt ihr überlegt, nutzen wir die Zeit, wo es noch funktioniert? Na, ich habe mir sozusagen die Pistole auf der Brust gesetzt. Er war im Einsatz gewesen damals noch. Ja. Und als er wieder kam, musste ich ihm das dann ja sagen. Da hat er eigentlich schon gesagt, ja, das schaffen wir schon. Mhm. So, und dann ist es eben halt dann passiert. Mhm. Ja, und in der Schwangerschaft hat er sich eigentlich nicht wirklich davon interessiert. Am Anfang hat er eben halt auch gefragt, ob wir es doch abtreiben wollen oder so, ja. Mhm. Und dann habe ich gesagt, naja, müssen wir uns jetzt nochmal zusammensetzen, darüber sprechen. Und dann hat er gesagt, nee, Hase, das schaffen wir schon. Und so, ja, dann hat er sich zwar auch nicht so richtig dafür interessiert. Ja, und zum Schluss dann eigentlich, ja, da hat er dann auch mal auf den Bauch gefasst. Und er war aber auch bei der Entbindung mit drin gewesen. Ja. Da habe ich gedacht, Mensch, wenn das Kind dann da ist, dann klappt, ja, dann ist ja meistens so, ja. Dann geht das Herz auf. Ja, aber ist auch nicht so. Ist nicht ich denke mal schon, dass er sie lieb hat vielleicht oder so, aber er kommt uns einfach mal viel zu wenig. Wie geht er denn so mit ihr um? Also ist ein Mädel. Ja, ist ein Mädel. Wie geht er denn mit ihr um? Ist er sehr zärtlich oder geht er doch eher, macht den Bogen um sie rum? Ja, er macht den Bogen um sie rum. Und wenn ich sie ihm dann in der Hand drücke oder in den Arm drücke oder sowas, ja, dann bloß kurz 2 Minuten und dann ein bisschen irgendwo wieder hinlegen oder so, ja. Wie alt ist denn dein Freund? 25. 25, wie hat sich denn eure Beziehung seitdem verändert, seitdem das Kind da ist? Ja, auch schlimm, ja. Weil, ich sag mal so, ich will auch nicht sagen, dass ich vorher einfach war. Es gibt ja immer mal so ein paar Probleme, ja. Aber seitdem das eben halt so ist, weil mich das richtig frustriert und mich das eigentlich traurig macht, ja. Dadurch ist natürlich oft so die ganzen Reibereien, ja. Da kriegt man sich eben halt schon mal eine Wolle jedes Mal. Also, es gibt oft Streit. Ja. Und, sagst du ihm das auch so ganz offen, so wie du es mir jetzt gesagt hast, dass du den Eindruck hast, er kümmert sich nicht richtig, er lehnt das Kind ab? Ja. Das sagst du? Ja, denn wir hatten vor 2 Monaten hatten wir einen Streit, etwas größer. Und da hat er dann was gesagt, was mich übelst geschockt hat. Ja, da hatte ich einen ganz wichtigen Termin, er sollte mal auf die Tochter aufpassen, eben halt, ja. Da hat er dann übelst ein paar Arbeit gemacht und so. Und da habe ich gesagt, was ist dir das zu viel, auf deine Tochter aufzupassen oder so, ja. Und dann sagt er so, Nach einer ganzen Weile, ja, das ist mir zu viel. Ich sage, wieso denn das? Ja, du bist doch schließlich Vater, du wirst doch wohl mal auf deine Tochter aufpassen können. Und da kam uns der Satz dann rausgeschossen, wieso, du wolltest doch das Kind und nicht ich. Jetzt habe ich dir nur ein Kind gemacht, nun ist das auch nicht richtig, ja. Mhm. So, dann habe ich damit, dass ich sage, pass auf, dann kannst du deine Sachen packen und kannst gehen, denn dafür brauche ich dich auch nicht, dann schaffe ich das auch mit dir. Ja, das, ich kann mir vorstellen, dass dir das auch sehr weh tut, ne? Ja, es ist ja immerhin euer Kind, euer gemeinsames Kind. Und ihr hattet während der Zeit, als das Kind entstanden ist, eine tolle Beziehung, eine schöne Liebesbeziehung? Es ging, es waren auch schon mal Streitereien, ja, Schwierigkeiten, aber... Gut, aber du würdest sagen, das war dein Mann damals, den du geliebt hast? Ja. Und ist das denn eigentlich immer noch? Ja, ich liebe ihn, ja, aber so wie es jetzt läuft, habe ich echt keine Lust mehr drauf. Hat er denn, sagt er denn was über seine Gefühle zu dir auch aus? Nein. Sagt er nichts? Er ist ganz schwierig, also er ist wieder mal so ein typischer Typ, der nicht sagen kann, ja... Also er textet mir dann lieber nochmal, weil daraufhin, nachdem wir da den Streit hatten, hat er mir dann auch, weil ich dann losgegangen bin mit ihr spazieren, und hat er dann bloß geschrieben, ja, es tut mir leid, was ich gesagt habe oder so, ja, und ich habe euch beide eigentlich ganz so lieb und das musst du mir glauben. Und weiter kommt er aber nicht. Kathleen, weißt du, was ich das Richtige fände für euch? Ich weiß allerdings nicht, ob er das mitmacht, aber ich sage es erstmal und schlage es dir vor. Ich fände es ganz, ganz vernünftig, wenn ihr zwei für einige Stunden oder für einige Male zu einer Paar- bzw. Ehe, ihr seid ja nicht verheiratet, Paarberatung gehen würdet. Das würde ich gar nicht inlassen. Dann musst du ihm klar machen, dass er auf dem besten Wege dazu ist, eure Beziehung und eure kleine Familie kaputt zu machen, weil du damit nicht umgehen kannst und du ständig verletzt wirst. Und du willst ihm ja keine Vorhaltung machen, du möchtest ihn nur richtig verstehen. Und pass auf, das musst du ihm so klar machen. Und die beste Möglichkeit, sich zu verstehen, ist in den meisten Fällen, wenn da jemand Drittes, Unbeteiligtes bei ist, jemand, der das auch gelernt hat, das ist ja wie ein Arzt, diese Therapeuten, der euch einfach ein bisschen zueinander führen soll. Und für ihn ist es ja auch wichtig, er fühlt sich ja in der Situation, in der er jetzt lebt, ja auch nicht wohl. Also musst du ihm klar machen, dass er es für sich macht, aber auch für dich und für die Kleine. Ich kann mir schon vorstellen, dass der sich dagegen wehrt und strebt. Und dann würde ich dir aber raten, Kathleen, wenn er das partout nicht will, dann mach du es alleine. Man kann auch als ein Teil eines Paars zu einer Paarberatung gehen. Somit, dass du zumindest eine Hilfe und auch so einen Rückhalt gewinnst, weil das ist ja keine Perspektive, so wie ihr da jetzt zusammenlebt. Nee. Das geht so nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass dadurch auch vielleicht, weil sehr viele Dinge unausgesprochen sind, auch die ganze Beziehung und die Liebe kaputt geht. Ja, ist ja auch so, ja. Ja. Es wird ja immer weniger bei mir. Ich habe immer weniger Lust. So, das musst du ihm alles so klar machen. Und du musst ihm auch sagen, pass auf, mir ist doch sehr viel an dir gelegen und ich möchte, dass wir zusammenbleiben. Und wenn ihm auch was an dir und euch gelegen ist, dann muss er ja auch was in die Waagschale werfen und auch ein Angebot machen. Und wenn er das von sich aus allein nicht kann mit dem Reden, dann sag ihm, komm, wir gehen mal dahin zu dem. Ich würde dir gerne vielleicht die ein oder andere Adresse vermitteln, wo man da hingehen kann in deiner Umgebung. Wärst du daran interessiert? Ja, da wäre ich schon interessiert, ja. Ja, ich höre so ein bisschen Berliner Raum? Nee. Ich komme aus Magdeburg. Aus Magdeburg? Na gut, das ist ja auch nicht so ganz weit weg. Nee. Aber ist natürlich ein anderer Schlag als der Berliner, ist mir schon klar. Kathleen, da legst du jetzt bitte auf und mein Psychologe, der Johannes, ruft dich an und gibt dir ein paar Adressen. Gut, alles klar. Alles Gute. Jo, tschüss. Tschüss. 0800 5678 111, meine Nummer hier im Studio, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was. Oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Gerold begrüße ich jetzt ganz herzlich. Gerold? Ja, hallo Jürgen. 35 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Jürgen. Um was geht's? Ja, mein Thema ist, geht darum, eine Anklage von gestern zu unterstreichen. Und zwar gestern hat sich ja eine Altenpflegerin angerufen, oder eine Altenpflegerin AD sozusagen. Ja. Die sich bitter beklagt hat über den Umgang mit alten Menschen. Ja, die sagte, ich klage die Gesellschaft an, dass mit den alten Menschen so umgegangen wird. Korrekt. Und bei uns in der Familie ist das quasi relativ frisch, dass wir eigentlich auch sagen können, das kann ich nur unterstreichen. Inwiefern? Was ist denn bei euch passiert? Es geht um eine Großtante, oder ja, die Schwester meiner Oma. Und die war 88 Jahre alt. und vor einem Vierteljahr, also die zur Wohnsituation, die wohnte bei ihrer Tochter ums Eck. Mhm. Aber ums Eck war in einem Wohnstift, also in so einem Altenheim. Mhm. Aber die Tochter konnte jeden Tag nach ihr gucken, mhm, hat sie auch gemacht. Und war eigentlich ganz gut gelöst. Mhm. Und vor einem Vierteljahr hat sie dann so angefangen, so zu schwächeln, ja. Aber war immer nicht so gut. Und naja, da hat man sich halt ein bisschen Sorgen gemacht, dass, naja, was machen wir mit ihr? Und dann in Absprache mit diesem alten Wohnstift, also, ja, dann kommt sie mal ins Krankenhaus, gucken sie mal nach. Mhm. Ja, da war sie 6 Wochen im Krankenhaus und da ist nicht viel passiert. Mhm. Also lag da, hat immer ein bisschen gestöhnt und ein bisschen stärker gestöhnt. Mhm. Aber die haben letztendlich nichts gemacht. Und? Ja, die alte Dame ist halt ein bisschen schwach. Mhm. Und nach 6 Wochen hat das Krankenhaus gesagt, ja, die kommt wieder zurück. Mhm. Mit der können wir nichts anfangen. Mhm. Und jetzt kommt, an dem Tag, wo sie in das Altenheim zurückkam, haben die da aufgenommen und haben sie einmal umgedreht und haben festgestellt, die war komplett aufgeliegen. Der ganze Rücken, mhm, ganze Hintern, war alles eine offene, ja, wie soll man sagen, so eine Fleischwunde. Ja, ja, wenn die Menschen sich durchgelegen haben, ne? Wenn man, ja, wenn man alter nicht ordentlich pflegt oder überhaupt Leute, die bettlägerig sind, liegen die durch, ne, wie man so sagt, liegen die sich durch. Ja, und die war also quasi 6 Wochen lang nicht bewegt worden. Unglaublich. Die unglaublich. Die war komplett, die, und also das Bemerkenswerte ist ja, dass das Heim sofort Fotos gemacht hat von meiner, mhm, Großtante, mhm, unter dem Motto, da sind wir nicht schuld. Das hat das Krankenhaus gemacht, wobei, ja, das natürlich, man ja denkt, im Krankenhaus, also von Altenheim hört man immer mal wieder, naja, die kümmern sich nicht. Würde man im Krankenhaus nicht vermuten, gebe ich dir recht. Sag mal, die alte Dame war doch noch ganz fit im Kopf, ne, oder? Die war noch ganz fit. Aber da muss die doch höllische Schmerzen gehabt haben. Warum, ja, die hat immer so vor sich hingestöhnt, aber... hat nichts gesagt. Die hat nichts gesagt, weil sie halt relativ geschwächt war. Und die Nichte, ne, die sie betreut? Ne, ihre Tochter. Die Tochter. Die war wohl im Krankenhaus, aber die hat sie auch nicht umgedreht, ne? Und hat nur gesagt, ja, der geht's auch nicht besser und wir wissen es nicht. Hm. Und dann haben sie einen Arzt gefragt und so, ja, wir wissen es auch nicht. Und in dem Heim... Unglaublich. In dem Heim, also sie haben versucht, was zu retten, aber nach einer Woche ist er an der Blutvergiftung gestorben. Weil das war nicht... einfach nicht mehr zu heilen. Also Blutvergiftung heißt, dass sie quasi am eigenen... Das hat sich infiziert, sie ist quasi verfault. Sie ist, ich wollte gerade sagen, am lebendigen Leibe verfault ist. Der ganze Rücken war auf und die Beine unterhalb. Überall, wo man drauf liegen kann, war sie offen. Bis hin zu den Fersen. Ist das schlimm. Und, aber dennoch wundere ich mich, dass die Tochter das nicht irgendwie ein bisschen mitbekommen hat. Wenn man die Mama besucht im Krankenhaus... Ja, wir haben mein Bruder ist Pfarrer, der hat sie beerdigt. Der hat natürlich auch nochmal intensive Gespräche geführt. Wir sind auch am Überlegen, ob er in dieses Krankenhaus, ob er die nicht verklagen kann. Also ich meine, die macht nicht wieder lebendig. Nee, aber das muss man machen. Aber die Frage ist natürlich, wenn man sich selber vorstellt, man muss so enden. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Unglaublich. Also dieses Altenheim hat dann pflichtbewusst direkt Fotos gemacht. Die haben jetzt sofort Alarm geschlagen. Gibt es denn noch ein Gutachten? Hat ein Arzt sich das auch angeschaut? Ja, das müssen wir jetzt noch, das darum weiß ich nicht. Also ich finde, dass ihr absolut initiativ werden müsst gegenüber diesem Krankenhaus, um beispielsweise auch weiteres Elend zu unterbinden. Denn wenn die mit der alten Dame so umgegangen sind, gehen die mit anderen Leuten jetzt im Moment, während wir uns unterhalten, vielleicht auch so um. Das ist leider zu vermuten. Ja. Und das, ich meine, wir sind da am Diskutieren. Weil die Tochter, die will jetzt nicht so, also meine Tante, ich finde, dass man dazu verpflichtet ist. Und wenn dein Bruder ist Pfarrer, sagst du? Der ist Pfarrer, der hat sie auch beerdigt. Gut, dann hat er ja auch ein gewisses Renommee und noch einen anderen Stellenwert, wenn das vielleicht über ihn läuft, die Beschwerde oder das die Angst. Das ist durchaus eine Möglichkeit, ja. Ja. Ich werde mit dem auch nochmal reden, aber ich habe, also, man soll es nicht für möglich halten. Mhm. Also ich glaube wirklich, dass man als Kind, als Enkel, als Neffe oder was weiß ich, wenn man alte Leute im Krankenhaus, im Altenheim hat, aufs Höchste verpflichtet ist, doppelt hinzugucken, ob alles in Ordnung ist, dass die Verwandten ordentlich gepflegt werden, dass sie medizinisch richtig versorgt werden. Und wenn man früher vielleicht 2-mal die Woche hingegangen ist, dass man dann 3-4-mal die Woche hingeht. Ja, gebe ich dir absolut recht. Also weil man muss wirklich dahinterher sein. Ich kann mir auch vorstellen, ich kann mich auch so in die Mentalität von so ganz alten Leuten hineinversetzen, die dann selbst nichts mehr sagen. Die wollen ja nie lästig fallen, alte Leute. Ne? Dass die alte Dame hier zum Beispiel sich nicht beklagt hat. Ja, und wahrscheinlich war sie am Schluss auch so einfach kaputt. So kaputt, so mürbe und ja. Ist sie denn auch noch bei klarem Verstand gewesen, als sie dann in dem Altenheim war? Kaum. Mhm. Kaum. Die war dann einfach, ja, also der Zustand der Schwäche hat sich einfach jeden Tag verschlechtert. Und dann haben die aber im Krankenhaus gesagt, ja, wir können auch nichts machen, könnten wir eine Infusion geben, aber was sollen wir sonst machen? Ich stelle mir nur vor, was diese alte Dame gelitten haben muss. Das sind die letzten 7 Wochen in ihrem Leben. Ja. Also ich möchte so nicht sterben. Mhm. Auf gar keinen Fall. Mhm. Also wenn man weiß, was eine Schürfwunde, wie sie entzündet, was das manchmal schon Theater ist oder so, aber das kann man sich nicht vorstellen. Mhm. Also nochmal meine Bitte an euch, mein Appell an euch, bringt das zur Anzeige und versucht, dieses Krankenhaus zur Rechenschaft zu ziehen. Ja, also ich kann mal ruhig sagen, Krankenhaus... Nein, das sagen wir jetzt mal nicht, weil das ist nicht unser Bier, das muss schon seinen ordentlichen Weg laufen. Mhm. Weil die können sich ja hier im Moment öffentlich gar nicht wehren. Ja. Das macht ihr mal so mit Staatsanwaltschaft und Polizei und wie sich das so gehört. Ja, ist wahrscheinlich am richtigsten. Ja. Gerold, danke für den Anruf. Nichts zu sagen. Und dir, deiner Familie, alles Gute. Ja, deiner Sendung, alles Gute. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. Nina, 23 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hi. Nina. Ja, hi. Ich grüße dich herzlich. Um was geht's denn? Ja, also ich bin ein bisschen nervös. Also. Macht gar nichts. Ist gut, dass man dich jetzt nicht im Fernsehen sieht, sondern nur Radio. Ist ein wenig beruhigend. Meinst du, dann musst du auch nicht so aufgeregt sein? Ja. Na gut. Nina. Ja, es geht darum, ich hatte also jetzt eine Beziehung, 3 Jahre. Ja. Mit meinem Freund und so die letzten, ich muss dazu sagen, er ist Alkoholiker und so die letzten 3 Monate, die liefen nicht mehr gut. Wir hatten also eine Wohnung gehabt, da ist er nach einem halben Jahr ausgezogen und jetzt im Januar haben wir uns entschlossen, nochmal neu zu versuchen, eine neue Wohnung zu nehmen. Und ja, es klappte am Anfang ganz gut, aber so, wie gesagt, die letzten 3 Monate, die waren halt ziemlich heftig, weil wir einfach nur noch aneinander vorbeigelebt haben. So. Mhm. Und wir haben also eine gemeinsame Bekannte und also das war meine beste Freundin und die war also die letzte Zeit ziemlich oft bei uns und ich habe mir da auch nie drüber Gedanken gemacht. So hat sie mir auch immer gesagt, sie würde keinen Keil zwischen uns treiben wollen und so und wir würden zusammengehören. Und aber irgendwann habe ich gemerkt, irgendwie, die verarschen mich. Also irgendwas ist da. Also ständig nur da gewesen, ständig da übernachtet und nicht mehr mit. Das heißt, zwischen denen hatte sich was angewandelt. Genau. Sie hat immer die nette Freundin gespielt. Mhm. Er hat immer gesagt, er findet sie einfach nur cool. Und am Anfang hat sie halt immer im Mittelraum geschlafen, wir haben so 3 Zimmer. Und ja, irgendwann schlief sie da auch nicht mehr. Und du bist jetzt von dem Freund getrennt. Ja, er hat sich von mir getrennt. Er hat sich von dir getrennt. Aber eigentlich schon seit 3 Monaten, mehr oder weniger. Mhm. Aber so richtig offiziell halt vor 2 Wochen. Mhm. Und wie ist dein Kontakt zu dieser Freundin? Ja, das Ding ist, ich habe die vor 2 Wochen irgendwie zur Rede gestellt, mehr oder weniger. Mhm. Weil ich mir dermaßen verarscht vorkam so und dann habe ich gesagt, Leute, was ist hier los, red mal mit mir. Dann haben sie gesagt, die sind zusammen. Mhm. Wie lange waren die schon zusammen, also parallel quasi zu euch? Ja, ein paar Wochen, also das bahnte sich halt langsam an zwischen denen. Du hast sie zur Rede gestellt? Hast du Beide, das ist richtig, ja. Gleichzeitig und beide haben mich natürlich ziemlich blöd angeguckt so. Und haben mir dann noch irgendwie einen Hammerspruch reingehauen, dass ich damit jetzt einfach umgehen muss und dass sie mich aber auch nicht aus der Wohnung werfen wollen. Und dann habe ich gesagt, ja, das war super gnädig von euch, abgesehen mal davon, dass ich genauso einen Miesvertrag habe wie er. Mhm. Wie ist das denn jetzt? Wie ist die Situation in der Wohnung? Wohnst du noch da? Ja. Und die wohnt auch noch da? Ja, die wohnt, also mehr oder weniger wohnt jetzt bei aber ihm. Das ist doch keine schöne Situation, so zu leben. Ja, nee, vor allen Dingen, also das geht jetzt so ungefähr, wie gesagt, 2 Wochen lang und denen geht's anscheinend super, super toll, ne? Sind zusammen und keine Ahnung, ich bin seit 2 Wochen bei meinen Eltern, hab mich hierhin geflüchtet, irgendwie, weil ich absolut keinen Nerv drauf habe, die zu sehen. So, wo liegt jetzt das Problem? Dass ich absolut nicht weiß, irgendwie, wie ich weitermache. Also ich möchte ihn eigentlich so als Freund auch nicht verlieren und ich habe halt Schiss so vor dem Schritt einfach auszuziehen. So. Warum hast du Schiss vor dem Schritt auszuziehen? Weil er so sehr gültig für mich ist und ich habe den halt mal super geliebt. So. Ja. Aber offensichtlich er dich nicht. Und er dich nicht mehr. Nicht mehr, ja. Nicht mehr, vielleicht irgendwann auch mal. Ja, nicht und mehr. Und er hat eine neue feste Beziehung. Ja. Nämlich diese Frau, diese Freundin. Ja, meine Freundin. Deine ja, Freundin. Meine gewesene. Deine gewesene Freundin. Mhm. Jetzt stehst du zwar mit in dem Mietvertrag noch drin, ne? Mhm. Und du hast auch ein Recht, da zu wohnen. Aber es ist ja kein Zustand auf Dauer. Das ist kein Zustand auf Dauer. Und ich würde jetzt an deiner Stelle auch ganz schnell die Konsequenz ziehen und daraus ausziehen. Auch mir das nicht gefallen lassen, ne? Bitte? Auch mir das nicht gefallen lassen, ne? Das meinst du, oder? Dass ich mir das mal weiter mit reinziehen muss. Ja, ganz genau, weil das ist eine demütigende Situation für dich. Und gut, du könntest jetzt vielleicht darauf bestehen, dass er auszieht oder die ausziehen, aber also ich habe es so verstanden, dass der Mietvertrag läuft 50-50, du und dein Freund. Ne? Genau. Gut, jetzt könnte man natürlich so einen Kleinkrieg anfangen, du ziehst aus, nein, ich ziehe aus und hin und her. Aber dafür habe ich ja keine Nerven mehr. Genau, das würde ich mir auch gar nicht antun. Wenn es irgendwie geht, würde ich mir an deiner Stelle so schnell wie möglich eine Wohnung suchen, um dieser demütigen Situation nicht ausgesetzt zu sein. Mhm. Wenn du da bleibst, kriegst du den auf die Art und Weise sowieso nicht mehr zurück. Ja, das ist eine Illusion. Und die Endgültigkeit, ja, vielleicht ist es dann endgültig auch durch die Fakten, die äußerlichen Fakten unterstrichen. Aber dann ist es auch gut so. Dann kannst du dich nämlich noch besser damit arrangieren und das akzeptieren, das Ganze. Und dass ich los bin, dass ich nicht mehr jeden Tag sehe. Ne? Ja, das stelle ich mir grauenhaft vor. Wenn ich in einer Wohnung mit jemandem wohne, der mit einem anderen zusammen ist, das ist doch ein ständiges Stochern in den Wunden. Das ist nervlich, bin ich irgendwann sowas von fertig, weil irgendwie, wenn ich dann in mein Zimmer gehe und abends geht er mit ihr in das Zimmer und schließt ab. So. Ja, ich wundere mich, dass du das überhaupt 2 Wochen angetan hast. Und dass du noch zögerst, da auszuziehen. Raus da, Nina, so schnell wie möglich. Ja. Wie ist denn die Wohnungssituation da, wo du lebst? Findet man da leicht kleine Wohnungen? Ja, ich wohne im Ruhrgebiet in Essen. Das ist eigentlich kein Problem. So, dann Zeitung kaufen jetzt am Wochenende und sofort gucken. Dann denke ich an dich. Ja, genau. Und ich wünsche gutes Gelingen beim Finden. Ja, ansonsten würde ich mich nochmal melden. Ich kenne immer den Stand der Dinge. Das wäre sehr schön. Sehr nett von dir. Ich habe im Übrigen ganz kurz, das ist schon ein bisschen her, da habe ich mal, habt ihr mal eine Sendung gehabt zum Thema Doppelleben? Ja. Kannst du dich daran erinnern? Ja, klar. Und da habe ich schon mal mit dir gesprochen, da war ich in Unna vor der Webcam. Da wolltest du mich auf der Seite besuchen. Weißt du das noch? Ich erinnere mich gut, ja. Echt? Ja, ja, ja, natürlich. Ja. Cool. Das ist ja sehr lustig. Und jetzt hat sich alles dauernd... Das war ja ein sehr lockeres und sehr lustiges Gespräch. Ja, das war auch ziemlich spontan, weil ich vor der Webcam saß und dann dich irgendwie an der Strippe hatte und weitermachen musste. Und jetzt hat sich alles doch ein bisschen zum Traurigeren gewendet. Ja, aber was gut ist, ist auch dabei, ich kann morgen nach Luxemburg fahren, habe da ein Fotoshooting. Na wunderbar, dann sage ich Teufel das Fotoshooting und finde schnell eine neue Wohnung, Nina. Alles klar. Alles Gute. Jo, tschüss. Kathi, 22 Jahre alt, guten Morgen. Oder Casey? Nee, Kathi. Man weiß das ja, spricht heute alles Englisch aus. Kathi. Ja. 22. Ja, hallo erstmal. So, hallo. Ja, es geht darum, ich bräuchte einen guten Rat. Mhm. Also ich bin seit 1,5 Jahren mit einer Freundin zusammen. Eine lesbische Beziehung? Ja. Ja. Und das Problem ist, meine Eltern wissen das nicht. Wer weiß es denn? Ja, meine sehr guten Freunde. Also es wissen schon einige Leute. Ja, einige aus meinem Bekanntenkreis halt. Mhm. Und das Problem ist, ich bin halt finanziell von meinen Eltern abhängig und ich weiß, die würden das nicht tolerieren. Inwiefern bist du finanziell abhängig? Studierst du? Ich studiere. Was studierst du? Ich studiere Medizin. Ja. Und zwar in Greifswald. Und ich will jetzt in 2 oder 3 Monaten Physikum machen, je nachdem, wann sie es halt anlegen. Ja. Und dann möchte ich gern nach Berlin zu meiner Freundin wechseln. Mhm. Also Verlobten, wie auch immer. Oh, schon verlobt? Ja, wir waren zusammen im Urlaub und haben uns verlobt. Wie süß. Und dann möchten wir halt auch gern zusammenziehen. Ja. Nur das Problem ist halt, es rückt halt immer näher und meine Eltern wissen nicht Bescheid. Und das Problem ist halt, ich weiß ganz genau, wenn ich meine Eltern sagen, so und so ist es. Ich verstehe. Du gaukelst deinen Eltern Heterosexualität vor. Ja. Ja. Und fragen die nicht manchmal, wie ist es mit dem Freund? Natürlich, ja. Und dann sagst du, nee, es ergibt sich nicht. Ich rede da auch nicht drüber, weil ich hatte mit 17, hatte ich eine Beziehung mit einem Mann, der war 43. Mhm. Und da habe ich halt gesagt, ach, ich fahre mal irgendwie nach Düsseldorf oder nach Köln, wie auch immer. Bin halt nach England geflogen, das ist natürlich irgendwann auch wieder aufgeflogen. Mhm. Dann haben sie den verklagt wegen Verführung Minderjähriger, weil das halt mein Sprachlehrer war. Und seitdem war es halt eigentlich völlig klar, ich erzähle da nichts mehr. Mhm. Okay. Wie viel Geld kriegst du von deinen Eltern im Monat? Ich krieg die Miete, das sind ungefähr 500 Mark, und dann kriege ich noch 800 Mark so zum Leben. Hui, das war viel. Also über 2000 Mark kriegst du von denen Nee, das sind ja 800 und 500. Sind über 2000 Mark. Ach so, 800 und 500, 1800 habe ich verstanden. Nein, genau. Um Himmels Willen, nein. Ach so. Nee, 800 und 500, 1,3, ja. Genau. Deine Eltern sind so grundsätzlich konservativ? Ganz konservativ. Ganz konservativ. Also die denken noch nicht mal, ich habe einen Fernseher so ungefähr, weil ich sonst zu wenig studieren könnte. Was macht denn dein Vater vom Beruf? Lehrer. Meine Mutter auch, ja. Lateinlehrer? Nein, Französisch, Geschichte und Sozialkunde. Ja. Und ja. Wenn schon mal so zu Hause das Thema Homosexualität kommt, oder dann ist das eine Krankheit, um mal ehrlich zu sein. So, Kathi, da hast du jetzt eine Menge vor dir. Ja, was soll ich denn nun machen? Ja. Ich will ja auch nicht verstoßen, nee, jetzt bin aber ich jetzt bescheuert. Ja, da hast du jetzt wirklich einen harten Brocken vor dir. Du bist in dem Zwiespalt, Eltern, Abhängigkeit von den Eltern, Geld von den Eltern und dein... Ja, schon auch emotional. Emotional, klar, natürlich. Und auf der anderen Seite dein Leben, aber auch emotional, nämlich die Liebe zu deiner Freundin und grundsätzlich deine Orientierung zu Frauen hin. Mhm. Die, würdest du sagen, dass du eine rein lesbische Frau bist? Würde ich sagen. Ja, so, das heißt auch, dass... da dein ganzes Leben lang jetzt damit verbunden ist, ne? Mein ganzes Leben lang nicht, aber die letzten 5 Jahre, ja. Nicht mal so in Zukunft, aber das ja, ist halt ja, jetzt also so, ne? Das ist völlig klar für mich, das ist die Frau und... So, jetzt sage ich dir was du am Anfang, was du jetzt sicherlich zuerst sagen wirst, nein, es geht nicht. Wenn du ein für dich klares und gutes und ehrliches Leben willst, musst du deine Eltern damit konfrontieren? Ja, was wie denn? Indem du denen das sagst. Und der zweite Punkt ist... Soll ich sagen, hallo, ich bin lesbisch? Ja, oder? Genau so muss man das sagen. Du musst nicht hallo sagen, aber du sagst, ich bin lesbisch. Das ist meine Freundin, das ist mir eine sehr ernste Sache. Ich liebe diese Frau über alles. Soll ich dir was sagen, was dann passiert? Dann sagen sie, gut, dann kriegst du nur noch 200 Mark pro Monat zum Leben, dann kann ich nicht mehr nach Berlin fahren, dann hat das die Sache. So, Katja, pass mal auf. Das ist mir klar, dass deine Eltern dich versuchen, da zu erpressen. Dann ist es dein Bier... dass du dein Studium, so wie viele andere Leute das auch machen, so wie ich es im Übrigen auch gemacht habe, das eigenständig finanzierst. Das ist der Preis dafür, aber das ist eine Anstrengung, die richtig ist und die sich lohnt. Nämlich dafür. Entschuldigung, wie soll das gehen, wenn um 7 Uhr morgens die Vorlesung anfangen, ich um 6 Uhr abends wieder zurück bin? Man kann alles arrangieren, dann studierst du halt ein Semester oder 2 Semester länger. Dann musst du dir einen Kellnerjob suchen oder wenn du nach Berlin gehst, gibt es Jobs an jeder Ecke. Für Studenten. Frag dich mal, hör dich mal um, wie viele das machen heutzutage auch noch. Aber ich kann doch keine 18 Stunden am Tag arbeiten. Wir müssen jetzt über die Details nicht reden. Man kann alles. Und du wärst nicht die Erste, die das schafft und somit ihr Leben finanziert. Du darfst nur nicht jetzt, nur wegen des Geldes, dich verleugnen. Das ist doch eine ganz klare Sache. Ja, das sehe ich ja genauso. Ja. Aber gäbe es da nicht eine Möglichkeit, dass es anders läuft? Also ich meine, man kann ja, du kannst... Wenn es hart auf hart kommt, ja sogar deine Eltern verklagen. Nein, um Himmels Willen. Gut. Ich sag's ja nur, weil du sagst einen anderen Weg. Welchen anderen Weg gibt es? Es gibt nur den Weg, entweder die Wahrheit sagen und die Wahrheit nicht sagen. Ein bisschen Wahrheit gibt es nicht. Ich finde das sehr belastend wahrscheinlich auch für dich, dass du... dass ich mich überhaupt verstecken muss. Ja, fürchterlich. Fürchterlich. Und du bist dir so entschieden und so sicher mit deiner Freundin. Da will man das doch auch erzählen und man muss das auch sagen. Ich würde es auch gern leben. Also. Und wer weiß, du sagst jetzt, dass deine Eltern so krass drauf sind. Es wäre aber auch nicht das erste Mal, dass ich höre, dass auch solche Eltern eine Kehrtwende machen und sich auch besinnen. Und man auch mit denen reden kann. Kann ich nicht einschätzen, wie deine Eltern drauf sind. Ja. Es sind ja nun Menschen, mit denen man diskutieren kann. Aber es gibt schon auch viele Menschen, mit denen man diskutieren kann und die auch so starrsinnig bleiben, klar. Aber oh, das, ja, es ist hart. Also, ja. Du hast nur die Alternative, ich lüge weiter und verleugne mein Leben und meine Freundin, meine Frau verleugne ich. Ne? Oder das andere ist, du musst halt versuchen, dein Leben gänzlich anders zu organisieren. Mit allen Nachteilen und Härten, die damit verbunden sind. Du bist erst 22 Jahre alt. Ja. Ja, das heißt, du kannst dir wirklich erlauben, auch, dass sich das Studium ein bisschen hinzieht, wenn du eben nicht so viel studieren kannst, weil du auch noch nebenher arbeitest. Das ja, drei natürlich, Jahre aber es ist hart, weil ich schon so meine Probleme habe, um mal ehrlich zu sein. Ja, müssen wir nicht drüber reden. Das ist hart, aber das ist dann halt hart. Lieber hart und ehrlich leben, als weich und verlogen. Ja, da hast du natürlich recht. Mehr kann ich dir nicht sagen, Kathi. Ja. Alles Gute. Gut. Dankeschön. Toi, toi, toi. Tschüss. Tschüss. 1.29 Uhr und 50 Sekunden. Und jetzt nochmal ein Päuschen. Hier ist Radio 1 Live mit der Telefontalkshow Domian. Heute Nacht sind wir ausschließlich hier im Radio zu hören, nicht im Fernsehen auch noch zu sehen. Und wir haben eine freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema, dann ruft mich an. Das ist hier die kostenfreie Telefonnummer 0800 5678 111 oder die Faxnummer 0800 5678 110. Hinweis auf nächste Woche. Nächste Woche haben wir in der Nacht vom 29. auf 30. also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Rekord-Domian-Nacht hier. Wir werden 4 Stunden hintereinander senden. Das ist ein Talk-Marathon. Wir sind ab 0 Uhr auf dem Sender bis 4 Uhr morgens. Das Ganze wird eine freie Talk-Nacht werden, eine freie, lange Talk-Nacht. Und ich mache euch jetzt schon auf aufmerksam. Und wenn ihr zuhört, ist schön. Und wenn ihr mitmachen wollt, freue ich mich auch. Also nächste Woche Mittwoch auf Donnerstag 0 Uhr bis 4 Uhr. Jetzt ist Dennis hier. 18 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja. So, ich habe folgendes Problem. Mhm. Ich bin jetzt seit 2 Jahren mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Die ist jetzt im 5. Monat schwanger. Mhm. Und ich habe das Problem, ich bin hier leider in der Zeit schon 7-mal fremdgegangen. Solange sie schwanger ist? In den 2 Jahren? In 2 Jahren. Und das mit 2 von den Bekanntschaften, war es das öftere Mal, dass ich mit denen im Bett war? Mhm. Bekanntschaften von euch, also gemeinsame Bekannte? Kennt sie dieses Mädchen auch? Ja, flüchtig. Flüchtig. Mhm. Das ist meistens so, wenn wir uns streiten, also sie wohnt auch schon seit 2 Jahren bei mir. Mhm. Und das ist halt so, wenn wir uns streiten, dann habe ich so einen komischen Tick in mir, dass ich dann halt irgendwie ihr eins auswischen will und das dann halt immer mit Fremdgehen und... Mhm. Also so eine ganz subtile Rache. Ja, und... Ohne, dass sie das weiß. Ja, ganz genau. Mhm. Und das ist dann meistens auch, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin und wir haben uns eingetrunken in der Kneipe und treffen dann halt noch Mädels aus dem Dorf und dann ist das öfter mal passiert. Du wohnst in einem Dorf? Ja. Im kleinen Ort? Ja. Und da ist das noch nicht durchgesickert? Nee. Da kannst du aber von Glück reden, ne? Ja. Da quatschen doch alle alles. Aus, ja, normal, ja. Mhm. Darf ich dich mal erstmal, bevor wir da weiterreden, fragen, du bist erst 18, bist ja, schon 2 Jahre mit deiner Freundin zusammen, wohnst schon mit ihr zusammen. Ja. Wie alt ist sie? Sie ist 17. Sie ist erst 17? Ja. Und jetzt ist sie schon schwanger? Warum denn? Ja, das war so, sie hat, wo wir zusammengekommen sind, hat sie ihre Pille mal regelmäßig genommen. Ja. Und dann kurz vor Weihnachten schon hat sie die dann abgesetzt, ohne dass ich das wusste, weil sie davon Unterleibkrämpfe bekommen hat. Mhm. Und warum hat sie dir das nicht erzählt? Ich weiß es nicht. Das heißt, du bist davon ausgegangen, dass sie verhütet? Ja, ganz genau. Ich bin davon ausgegangen, dass sie noch weiter verhüten tut. Und plötzlich war sie schwanger. Und jetzt ist sie schwanger. Und also im Januar ist sie dann halt schwanger geworden. Wie war denn deine Reaktion? Du wolltest doch offensichtlich noch kein Kind. Nee, es ist auch noch viel zu früh. Mhm. Und erstmal war ich zwei, drei Monate war ich erstmal richtig geplättet. Und wusste auch erstmal nicht, was ich machen sollte. Da gingen mir die ganzen Geschichten mit den anderen Frauen dann halt durch den Kopf. Mhm. Und so hatte ich auch keinen, mit dem ich darüber reden konnte. Und ich weiß auch nicht, wie ihre Reaktion ist, wenn ich ihr das beichten würde. Lass mich doch nochmal auf eure Situation noch was fragen, bezogen fragen. Bist du nicht eigentlich auch sehr sauer auf sie, dass sie dir quasi, ich sag das jetzt mal ganz salopp, ein Kind untergejubelt hat, ohne dass ihr das vorher besprochen habt? Ja, natürlich. Nur ich meine. Wie hat sie das denn begründet? Sie hätte dir das sagen können. Hier, pass auf, ich kann die Pille nicht vertragen. Lass uns irgendwas anders machen. Lass uns anders verhüten. Ja, sie hat mir zwei, dreimal gesagt, dass sie also Unterleibskrämpfe hat. Mhm. Dass sie deswegen auch zum Frauenarzt geht. Aber sie hat dir nicht gesagt, dass sie die Pille abnimmt. Sie hat mir aber nicht gesagt, dass sie die Pille abnimmt. Warum hat sie das nicht gesagt? Ich weiß es nicht. Hast du sie nicht gefragt danach? Nee, ich war ja auch, wo sie mir dann gesagt hat, dass sie schwanger ist, war ich erstmal so fertig. Mhm. Weil ich auch noch so jung bin, die Lehre gerade abgeschlossen und dann war ich natürlich erstmal fertig. Das heißt, ihr habt da gar nie richtig drüber gesprochen, was da, nee. Warum sie das gemacht hat? Nee, und das lief dann wieder zum richtig dicken Streit mhm. hinaus. Dass daraufhin hat sie dann eine eigene Wohnung bekommen vom Jugendamt. Mhm. Und dann ist das eine Zeit lang wieder weitergegangen, dass ich dann halt wieder mit anderen wieder mhm. rachemäßig dann in meiner Wohnung mhm. dann Wie ist das im Moment? Hast du eine eigene Wohnung und sie eine eigene Wohnung? Ja, ganz genau. Achso, ihr wohnt also im Moment nicht zusammen? Nee. Mhm. Hattet ihr vorher auch schon so, immer wieder so Streitereien, bevor sie schwanger wurde? Ja, also bevor sie die Pille abgesetzt mhm. hat, da wurde es dann richtig schlimm, wo sie dann abgesetzt hatte. Mhm. Und ich meine vorher, bevor die Pille abgesetzt wurde? Ja, da kam auch öfter so Meinungsverschiedenheiten. Mhm. Ja, worauf ich hinaus will, ist, kann das sein, dass das so auch so ein Trick von ihr vielleicht war, um dich an sie zu binden, mittels des Kindes? Das könnte sein. Mhm. So, nun gut, nun ist das Kind, ist es im fünften Monat. Ja. Nun ist das passiert und du hast eben dieses andere Problem, dass du schon ein paar Mal fremdgegangen bist. Ja, und jetzt bereue ich es halt, dass ich auch das Kind auch haben möchte. Weil das ist nun mal passiert und ich habe mir auch eingestanden, dass ich dann auch dafür aufkommen muss. Was bereust du? Habe ich nicht verstanden. Du bereust, dass du das Kind... Nee, es ist ja passiert mit dem Kind. Genau, und jetzt stehst du auch dazu. Und jetzt, nach einigen Überlegungen und so, stehe ich halt dazu. Mhm. Ich hätte ja auch noch mitverhüten können, aus okay. anderen Gründen. Liebst du deine Freundin? Ja. Sehr? Sehr sogar und... Ich kann es selber nicht erklären, dass es dann so oft halt dazu gekommen ist. Mhm. Ich bin dann immer auf die Sticheleien von ihr ausgegangen. Aber weißt du, Dennis, mich macht das so stutzig, da muss einiges bei euch nicht in Ordnung sein, wenn du so diese... Ich habe das so verstanden, das wären das immer so irgendwie mehr oder weniger so Racheaktionen. Ja. Dass es gar nicht darum ging, mal mit einer anderen Frau zu schlafen. Oder mal anderen. Wirklich mehr so Rache. Ich wusste auch meistens nie, wie ich es hier sonst anders so einigermaßen... zurückgeben könnte, mhm. die auch meistens zu mir war. Mhm. So, das ist ja jetzt auch seit 2 Jahren auf meiner Tasche halt. Mhm. Und dann komme ich auch mit so manchen Sachen dann nicht klar. Wenn sie, mhm. sagen wir nur mal, was Falsches sagt, dann bin ich sofort wieder mit Freunden unterwegs und dann passiert sowas. Mhm. Also du hast eine ganze Menge aufgestaut an Wut und Aggression gegenüber ja. deiner Freundin, glaube ich. Ne? Ja. Und du hast keine anderen Mittel gefunden bisher, dich auch durchzusetzen, nee. Als dann solche Sachen zu machen, mit dem ja. Fremdgehen. Mhm. Sagt sie etwas über ihre Gefühle zu dir? Ja, also sie sagt mir jeden Tag, dass sie mich mhm. liebt. Und mhm. dann verstehe ich aber auch irgendwie nicht, dass sie dann wegen jeder Kleinigkeit dann immer aneinander geraten. Mhm. Also ich hatte ja vorhin schon so einen Fall, da habe ich das geraten. Das würde ich dir und euch, vor allen Dingen, weil ihr noch so jung seid und das ist und auch in einer extremen Situation jetzt seid, dass das mhm. Mädel schwanger wird, ich würde euch ganz, ganz, ganz dringend ans Herz legen, zu einer Beratung zu gehen, zu einer Paarberatung. Ja. Ich glaube, dass da ganz viel auf den Tisch gelegt werden muss. Weißt du, dass da eine dritte Person, quasi so wie ich, sitzt da jemand und ihr ja. beiden unterhaltet euch und jeder sagt, was ihm am anderen nicht gefällt und was er sich wünscht oder sie sich von dir wünscht und so weiter. Ja, da hätte ich ja wieder Angst auf ihre Reaktion, wenn sie das mitkriegt mit dem Fremdgehen. Ja, aber geh das mal langsam an. Ich glaube, wenn ihr beide eine Chance habt, und das ist schon kompliziert genug, in dem Alter zusammen zu sein und ein Kind zu haben, funktioniert das nur, wenn ihr sehr ehrlich miteinander seid. Und wenn du auch offen und ehrlich sagst, was dir an ihr stört. Und da ist ja einiges, was dir nicht gefällt. Du hast ja das Gefühl, untergebuttert zu werden, ne? Ja. Ja, siehst du, das ist eine ganz klare Aussage. Das hat keine Zukunft, das hat keine Perspektive, Dennis. Nee, ist auch nicht. Irgendwann liebst du dieses Mädchen nicht mehr. Wenn du so ein Gefühl hast, immer untergebuttert zu werden. Irgendwann bist du latent und hinterher auch offen aggressiv auf die Frau. Und dann ist die Liebe kaputt und die Familie ist auch kaputt. Ja. Das heißt, ihr müsst etwas unternehmen. Ja. Und ich habe gerade auch zu dem anderen Anruferin gesagt, wenn wenn sie das nicht mitmachen möchte, dann mach du das erstmal alleine und lass dir mal so ein paar Ratschläge von dem Fachmann oder Fachfrau geben. Ja. Ich möchte, dass du gleich mit meinem Psychologen nochmal redest. Der kann dir ein paar Anlaufadressen in deiner Umgebung geben, wo ihr da hingehen könnt. Ja, okay. Ja? Gut, ja. Dennis. Dann wünsche ich gutes Gelingen und hoffentlich klappt alles. Okay, danke dir. Tschüss. Tschüss. Sabrina, 21 Jahre. Guten Morgen. Morgen. Morgen, Sabrina. Hallo. Sabrina, um was geht's? Es geht... Gehst du bitte ein bisschen noch näher ans Telefon in den Hörer? Ja. Ja, so ist viel besser. Gut. Also es geht mir auch ziemlich nah. Und zwar geht es um das Thema Vergewaltigung. Ja. Und zwar im Dezember vor 3 Jahren, also knapp vor meinem 18. Geburtstag, wurde ich vergewaltigt. Ja. Und ich bin jetzt auch verheiratet und habe auch 2 Kinder mit meinem Mann. Mhm. Das ist halt so ein bisschen schwer jetzt für mich, das jetzt zu erklären. Also vor 3 Jahren, war ich bei einem Freund gewesen von mir, also ein Kumpel, der mit mir auf einer Geburtstagsfeier von einer Freundin von uns war. Mhm. Und weil es ziemlich spät geworden ist, habe ich meine Mutter gefragt, ob ich dann über da nachtbleiben kann. Und meine Mutter gesagt, das ist kein Problem. Und ich war dann halt im Wohnzimmer, er kam dazu, hat mit mir Fernsehen geguckt, hat was getrunken. Mhm. Und irgendwann hat er mich dann komisch angeguckt. Nicht so, was ist? Und ja, da fing das auch schon an. Da hat er mich an den Handgelenken festgehalten, hat mich runtergedrückt und hat mir dann von meinem Schlafanzug die Hose runtergezogen und den Schlüpfer auch. Mhm. Und ich habe ihm gesagt, ich möchte es nicht. Ich habe mich versucht zu wehren, aber ich meine, ich bin ziemlich zierlich. Mhm. Also ich kann auch gegen so einen kräftigen Kerl halt nichts ausrichten. Mhm. Und ich habe ihm gesagt, ich möchte es nicht, lass das sein. Und er hat gesagt, wieso, das möchtest du doch auch, wir sind doch zusammen. Und dann sagt, ich bin nicht mit dir zusammen, ich bin verlobt, das weißt du ganz genau. Mhm. Da warst du damals mit deinem jetzigen Mann verlobt schon? Ja. Ja. Mhm. Und das wusste er aber auch. Aber er hat es halt nicht gelassen und hat sich dann halt in mir vergriffen. Und ich wollte halt eigentlich erst zur Polizei gehen, aber hat Angst gehabt. Das heißt, es ist zum richtigen Geschlechtsverkehr gekommen? Ja. Hat dich vergewaltigt, er ist in dich eingedrungen? Mhm, genau. Hast du währenddessen irgendwas getan? Hast du geschrien? Also ich habe um Hilfe geschrien, weil ich meine, in der Wohnung, da waren wir halt allein, die Mutter war noch nicht da. Mhm. Also ich habe auf jeden Fall laut um Hilfe geschrien und habe auch gerufen, Hilfe, Vergewaltigung. Aber es hat keiner wahrscheinlich gehört oder keinen interessiert, ich weiß es nicht. Dann hat er das getan und hat dann von ihr abgelassen. Er hat es dann getan gehabt und so nach 20, 30 Minuten war der Albtraum endlich mal vorbei. Aber sehr lange, ne? Ja. Mhm. Also ich konnte auch nichts mehr machen. Also ich habe mich versucht, mit den Füßen zu wehren. Ich wollte ihn wegdrücken, weil meine Handgelenke hatte er so festgehalten. Ich hatte blaue Flecken am Handgelenk. Mhm. Und ich habe versucht, ihn wegzudrücken mit den Füßen irgendwie oder ihn irgendwie zu treffen, dass er irgendwie absteigt oder so. Aber es hat nicht so geklappt, wie ich es wollte. Was hast du denn gemacht danach, als es vorbei war? Als es vorbei war, wollte ich zur Polizei gehen, habe ich aber dann nicht getraut. Später hat das mein Mann erfahren, weil ich... Bist du da übrigens noch in der Wohnung geblieben dann in der Nacht? Ich bin da geblieben, ja, weil ich Angst hatte, was nicht ist, ja. Das heißt, du hast dann in dem Zimmer geschlafen und er im Nebenzimmer? Also ich habe im Wohnzimmer geschlafen, nachdem es vorbei war, habe ich abgeschlossen und habe mich da verkrochen, habe versucht, meine Mutter anzurufen, dass mein Vater mich abholen sollte. Mhm. So, das Handy war schon aus. Von deiner Mutter? Ja. Ah, da hast du die Nacht dann noch verbracht. Hast du da nicht Höllenangst gehabt, dass der nochmal reinkommt? Ja, ich hatte natürlich Angst, nur was soll ich machen? Nach Hause laufen konnte ich nicht, weil das war schon ein bisschen weiter weg. Mhm. Und ein Auto hatte ich ja auch keins. Mhm. Ich stand dann da und was mache ich jetzt? Hat die Tür abgeschlossen und wusste nicht, was ich machen soll. Ich hatte ja eine richtige Angst. Am nächsten Tag? Ja, ich bin auf jeden Fall dann weg, also ohne was zu sagen, am nächsten so früh wie möglich bin ich abgehauen. Bin nach Hause gelaufen und habe gesagt gehabt, Mama, mir ist was Schlimmes passiert. Hab's ihr erzählt und das hat sie mir am Anfang gar nicht erst geglaubt. Die hat gesagt, ich bin. Na, also würde ich mir das aus den Finger saugen oder was? Und so, du weißt ganz genau, ich würde dir so eine Scheiße nie erzählen. Und so, weil das macht man einfach nicht. Mhm. Irgendwas erzählen, also das würde ich nie machen. Hast du es denn dann auch deinem Verlobten erzählt? Ja. Und wie hat der darauf reagiert? Ja, also nicht gut. Was heißt das? Was heißt das? Also er ist hingegangen und hat gesagt, gut, okay, den knöpfe ich mir vor. Ja. Und hat ihn auch dann irgendwann mal gesehen. Also er hat immer darauf geachtet, ob er ihn findet. Ja. Und als er dann ihn gesehen hat, da gab es halt auch eine kleine Auseinandersetzung mit meinem Vater zwischen ihm. Und dann hat er ihn gesehen auf der Straße und hat ihn sich dann zur Brust genommen, sage ich jetzt mal. Also das heißt, zusammengeprügelt? Ja. Mhm. Also er hat gesagt, was hast du, hat ihn von hinten angegriffen. Also der Kumpel von meinem Mann jetzt von hinten angegriffen gehabt. Und da hat er gesagt, du kommst mir gerade richtig. Und dann ging das auch schon los, die Keilerei. Mhm. Es ist aber nie eine zur Anzeige gebracht worden. Nein. Nee. Jetzt, das war vor 3 Jahren, im Dezember vor 3 Jahren. Mhm. Jetzt meldest du dich heute zu dem Thema bei mir. Ja. Warum? Was, da scheint ja dann noch was ganz Aktuelles präsent bei dir zu sein. Ja, es geht darum, dass ich bin jetzt seit einem Jahr verheiratet. Mhm. Und mit meinem Mann schon 5 Jahre zusammen. Mhm. Und ich merke halt, auch in der Sexualität läuft es nicht mehr so gut. Mhm. Und wir streiten uns sehr viel. Und durch diesen Streit, das läuft dann zu dem Thema hinaus. Und dann kann es auch mal passieren, dass wir uns angreifen. Und Moment. Durch den Streit, wenn ihr streitet, läuft es auf dieses Thema Vergewaltigung hinaus? Ja. Inwiefern? Naja, es fängt irgendeine Kleinigkeit, die mich aufregt oder ihn aufregt, fängt das irgendwie an. Ja. Und dann... Und finde das irgendwie ganz komisch an, weil er sagt dann immer, sagt hier, weißt du was, ich glaube, du willst überhaupt nicht mehr mit mir zusammen sein, weil du benimmst dich ganz komisch, dann hast du das nicht vergessen, ich bin vergewaltigt worden, was soll ich denn da machen? Mhm. Und da fängt das halt mit dem Thema so an, und es heißt, ja, warum bist du nicht zur Polizei gegangen, du warst richtig doof, du hättest das machen sollen, ich war doch dabei, ich wäre doch mitgegangen. Also du bringst das quasi so als Rechtfertigung oder als Entschuldigung, dass dir damals das passiert ist. Ja. Und dann schaukelt sich das wieder hoch. Und dann macht er dir Vorwürfe, warum hast du nichts unternommen und so weiter. Ja, er hat gesagt, was heißt Vorwürfe? Er hat gesagt, also man kann es als Vorwürfe eigentlich nehmen, weil er sagt immer, warum hast du nichts gemacht? Mhm. Warum bist du nicht abgehauen? Warum bist du nicht zu mir gekommen? Wir wären zurück zur Polizei gegangen. Ja. So, und das ist jetzt das ganz aktuelle Problem, dass ihr beide immer zu Stress habt, dass es eben im Bett auch nicht so gut läuft. Und dass unsere Ehe auch ziemlich in Krise ist. Und das aber immer wieder mit dieser Vergewaltigung zu tun hat. Ja, also... Ja, weil so hast du das Gespräch auch angefangen vorhin. Insofern scheint es da ja eine enge Verbindung immer wieder zu geben. Ja, das ist auch ganz komisch, weil wenn er hingeht und mir jetzt nur mich umarmen möchte, dann drücke ich ihn schon weg und sage, lass mich in Ruhe, ich will nicht. Weil ich wieder, wie war das denn damals, so unmittelbar nach dieser Vergewaltigung? Da warst du mit deinem Mann ja auch schon zusammen. Hast du da mit ihm schlafen können? Am Anfang gar nicht und dann ging es eigentlich wieder, weil ich habe gedacht, das kriege ich auch alleine hin. Hat dir das denn auch Spaß gemacht? Also mit ihm schon, ja. Mit ihm schon. Hast du da auch jeweils einen Orgasmus bekommen? Ja. Das schon. Mhm. Ja, das aber, schon. Aber das ist jetzt wieder, hat sich dann doch im Laufe der Zeit wieder verändert. Ja, also ich habe meinen Sohn auf die Welt gebracht und meine Tochter. Und nach meiner Tochter, die ist jetzt 2, ist gar nichts mehr gelaufen. Mhm. Also wenn, dann nur ganz selten. Und wenn es passiert ist, dann nicht von meiner Seite, sondern ich habe, sag ich jetzt mal, so gemacht, dass er wenigstens was hat. Mhm. Weil ich habe auch keine Lust, dass er dann irgendwann mir fremd geht oder so. Aber das ist natürlich schon eine harte Sache, ne? Wenn seit fast 2 Jahren kein Sex mehr in so einer jungen Ehe läuft. Ja, das ist ja. Da ist eine ganze Menge nicht in Ordnung, glaube ich. Ja, und Mama hat gesagt, wenn du keine Therapie machst, dann geht unsere Ehe in die Brüche und unsere Kinder leiden darunter. Sagt er. Ja. Hat er recht, Sabrina. Und ich habe jetzt vor kurzem mit der Therapie angefangen. Ja. Ich habe gesagt, hier, als 3 Jahren ist eine lange Zeit. Ich habe gedacht, ich kriege das alleine fertig. Mhm. Aber die Therapeutin hat gesagt, also wenn du schon seit 3 Jahren da hockst und nur am Weinen bist, nachts, wenn dein Mann dich umarmen möchte und du schläfst und du quietschst da rum und kreischst da rum, weil er erzählt mir das ja auch immer. Aber Sabrina, dann bist du doch eigentlich in all dem ganzen Unglück und in all der Schwierigkeit doch auf dem richtigen Weg. Du hast dich jetzt auf diese Therapie eingelassen, machst sie erst seit kurzem. Mhm. Und genau das hätte ich dir auch empfohlen. Hätte dir gesagt, mach das unbedingt. Aber du bist dennoch so unzufrieden. Ja, weil, ich habe zu meinem Mann gesagt, gerade eine Therapie, das hilft mir nicht. Ich meine, ich sehe sehr viele Talkshows auch und da habe ich auch schon oft das Thema gesehen und jedes Mädchen, das vergewaltigt von der sexuellen Therapie hilft. Und ich habe gesagt, das hat jetzt bestimmt schon das 5. oder 6. Mädchen im Fernsehen gesagt, da muss das ja auch irgendwas dran sein. Mhm. Nur, was mich halt an der Therapie ein bisschen stört, das ist ein bisschen, klingt vielleicht ein bisschen seltsam oder so, aber also ich meine, gut, man muss ja darüber reden, was genau passiert ist. Und mit der Hilfe von der Therapie möchte ich ihn auch späterhin anzeigen. Und was ist halt ein bisschen komisch ist, weil es gibt Therapien, wo man das nachspielen soll. Dass die anderen Leute so einen Überblick kriegen, dass man sich dann darüber unterhalten kann. Und das hat mir irgendwie so ein komisches, also das kann ich nicht. Wenn ich das nur, also allein das erzählen. Dann musst du ja auch nicht. Aber du hast es zum Beispiel jetzt hier ganz, ganz normal und ganz, ganz sehr gut erzählt, finde ich. Ja, erzählen, habe ich gesagt, ist ja noch in Ordnung, aber... Du musst es ja nicht spielen, wenn du das nicht willst. Ja, musst du aber vorspielen, das will ich eigentlich gar nicht. Hast du denn das mit deiner Therapeutin besprochen, dass du das nicht möchtest? Ja, ich habe ihr gesagt, also hier, das möchte ich gar nicht. Gut, und wie hat sie darauf reagiert? Ja, sie hat gesagt, gut, das musst du auch nicht tun, ist kein Zwang, aber es wird dir auch helfen. Und Sabrina, ich möchte dich einfach mal... Wie lange bist du jetzt in der Therapie? Erst vor kurzem. Was heißt das genau? Ja, so 2-3 Wochen. Ach, also ich möchte dich wirklich ermutigen, Sabrina, jetzt nicht dich zu sehr in die Angst hineinzusteigern, was du da eventuell machen musst in dieser Therapie. Lass dir und euch mal eine Chance und geh die Sache sehr ruhig an. Du bist hundertprozentig auf dem richtigen Weg und kein Mensch dieser Welt zwingt dich in einer solchen Therapie etwas zu machen, was du nicht möchtest. Wenn du in ein seelisches Gleichgewicht kommen willst, das möchtest du ja auch für dich und deine Familie, dann nur auf diesem Wege. 3 Jahre sitzt du da schon alleine und hast es nicht geschafft. Ja. Und da würde ich dir wirklich sagen, vertraue erstmal deiner Psychologin und sag dir auch ganz klar, nee, so weit möchte ich jetzt nicht gehen oder noch nicht gehen. Mhm. Ich glaube, dass das alles ein guter Ansatz ist. Ja, sie hat mich ja auch gefragt, wieso ich eigentlich 3 Jahre gewartet habe, warum ich nicht gleich damit angefangen habe. Und ich habe ihr gesagt, gut, ich habe gesagt, ich kriege das alleine fertig, weil ich habe schon schwierige Situationen. Gut, aber das haben wir ja nun mitbekommen, dass du das nicht alleine schaffst, ne? Ja, das habe ich dann auch mitgekriegt nach 3 Jahren. Also man meinte, du packst das nicht. So, Sabrina, jetzt wollen wir... Und weinst, du träumst davon, das bringt ja wohl gar nichts, genau. Wenn du da ewig von träumst. Jetzt wollen wir nicht den Fehler machen, den du vielleicht für dich selbst auch machst. Wir wollen das jetzt gar nicht weiter zerreden mit der Therapie. Ich finde gut, dass du es machst und mach es auf jeden Fall weiter. Mhm. Und das kann nicht von heute auf morgen alles gut werden. Das dauert schon auch seine Monate. Ja, hat sie auch gesagt. Genau. Kann Monate und oder Jahre dauern. Du kannst mir ja vielleicht, vielleicht im Herbst oder so nochmal mich anrufen und mir erzählen, wie es weitergegangen ist. Ja klar, das kann ich machen. Ich drücke die Daumen und sage alles Gute. Danke. Tschüss, Sabrina. Ja, tschüss, mach weiter so. Jo, tschüss. Tschüss. Klaus, 23 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Klaus. Um was geht's? Es geht eigentlich um mich und meine, so gesehen, Ex-Freundin. Ja. Und zwar war ich bin jetzt 23 und war mit meiner Ex-Freundin jetzt 7 Jahre zusammen. Vor 2 Wochen haben wir uns halt getrennt. Auch so eine Jugendliebe, ne? Ja. Und das ist wahrscheinlich auch das Problem, die Jugendliebe. Ist es die erste Frau gewesen? Die allererste. Ich bin ihr erster Freund und sie ist meine erste Freundin gewesen. Und du bist die ganze Zeit ihr auch treu geblieben? Ja. Also du hast erst mit einer Frau geschlafen? Ja. Und vor einem Jahr fing es dann bei uns beiden an, dass sie gesagt hat, Mensch, ich möchte mal andere Erfahrungen machen. Und da habe ich gesagt, ja, das sehe ich ein, das ist alles kein Problem. Mach deine anderen Erfahrungen, das wird schon nicht so schlimm sein. Dann vor einem halben Jahr hat sie mir gebeichtet, dass sie schon einen hatte. Und dann vor, 4-5 Monaten, habe ich sie mit meinem Schwager im Bett erwischt. Und ich habe immer gesagt, solange es ein Fremder ist, kann ich da noch drüber hinwegsehen, weil es fördert ja auch sozusagen unsere Beziehung. Aber da habe ich dann auch drüber hinweggesehen. Das mit meinem Schwager war zwar ein großer Streit und so, aber dann wurde es halt jetzt immer schlimmer. Ich habe immer mehr mitgekriegt, dass sie Leute kennengelernt hat und so. Und daraufhin bin ich so extrem eifersüchtig geworden, dass mir mehrere Leute den Tipp gegeben haben, ich soll mich jetzt endgültig trennen. Das habe ich auch gemacht. Wie gesagt, jetzt vor 2 Wochen bin ich in eine eigene Wohnung dann eingezogen. Wir haben uns freundschaftlich getrennt. Sie hat mir sehr stark geholfen. Und jetzt ist es halt so, sie übernachtet halt. In diesen 2 Wochen hat sie schon 3-mal bei mir übernachtet. Wir sehen uns fast jeden Tag, weil wir gehen auch gemeinsam noch ins Fitnessstudio. Und bei ihr lodert die Liebe extrem auf, bei mir lodert die Liebe wieder extrem auf. Aber sie will einfach nicht halt die Kontakte im Internet da aufgeben vielleicht weiterführen. Ja, vielleicht können wir es gar nicht so nennen, die Liebe lodert wieder oder flackert wieder auf. Vielleicht ist es einfach auch die Schwierigkeit, nach so vielen Jahren, die man jugendlich und jung erwachsen miteinander verbracht hat, auch so schnell loszulassen voneinander. Diese vielen Jahre zu vergessen. Also meinst du, dass da eine gewisse Gewohnheit sich eingeschlichen hat? Absolut. Ich glaube, dass das völlig normal ist, dass man da nicht von heute auf morgen, zack, gesagt, aus vorbei. Dass da sehr viele Verbindungen sind, sehr viele Sentimentalitäten auch. Sehr viel Schönes, was man miteinander erlebt hat. Und das versucht man natürlich irgendwie festzuhalten. Ja, aber du kennst doch dieses Gefühl der Flugzeuge im Bauch. Ja. Ja, und das, also vor diesen 2-3 Wochen war das nicht da. Und jetzt auf einmal kommt das wieder so extrem. Bei dir? Wieder. Nee, bei uns beiden. Mhm. Sie guckt mir auch mit einem Blick in die Augen, den habe ich schon lange bei ihr nicht mehr gesehen. Mhm. Das ist. Ah, aber vielleicht liegt es auch daran, dass durch die Tatsache, dass ihr verschiedene Wohnungen habt, jetzt so eine Realität eingetreten ist. Oh Gott, wir sind jetzt getrennt. Und dass diese Realität wiederum so einen neuen Schub auslösen kann, nennen wir es Verliebtsein. Ich nenne es eher vielleicht so ein zurückgewandtes Aufflammen der alten Zeit. Wie auch immer. Was ich dich aber fragen wollte, wenn du redest, hast immer so geredet, ja, sie soll Erfahrungen machen, kann ich verstehen und so. Hattest du nie die Sehnsucht, mal auch andere Erfahrungen zu sammeln? Ehrlich gesagt, nein, nicht wirklich. Mhm. Ich habe mich jetzt seit einer Woche halt in irgendwelchen Chaträumen rumgetrieben, weil ich nicht der Typ bin, der rausgeht. Und auch so, die Leute, die ich da kennengelernt habe, oder eher gesagt, die Frauen und Mädchen, die ich da kennengelernt habe, da ist nicht so ein gewisser Reiz da dran. Mhm. So, aber sie sagt, dass sie auf jeden Fall ihre Chatgeschichten da weiterlaufen lassen will. Ja. Und daraus resultieren dann ja vielleicht auch die ein oder anderen realen Kontakte, ne? Genau, und die extrem eifersüchtig meinerseits. Mhm. Also, Klaus, letztendlich bleibt dir ja gar nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, ich akzeptiere das so, quasi den Zustand, wir sind getrennt, wir sind kein klassisches Paar mehr, aber wir haben uns noch sehr lieb. Wir lassen uns gegenseitig die Freiheit und wir sind uns nahe. Vielleicht findet ihr ja in der Tat auf diesem Wege nochmal zu euch zurück und zu einer Liebe für euch beide. Aber du kannst natürlich jetzt ihr keinen Druck machen und sagen, hör das auf. Was würdest du mir empfehlen, weil ich hänge halt doch... Wenn du das aushältst, würde ich dir raten, lass es mal so weiterlaufen wie jetzt. Das ist ja optimal. Ihr besucht euch gegenseitig. Die Frage ist, ob du das aushältst. Wohl wissend, dass sie da noch andere Sachen am Laufen hat. Wenn dir das zu sehr Probleme bereitet und dir zu schmerzhaft ist, dann würde ich dir raten, mach erstmal einen radikalen Schnitt und versuche sie gar nicht zu sehen für einige Monate. Geh ganz auf Distanz. Ja. Das ist immer eine Typfrage. Ich neige immer eher dazu zu sagen, ich mache dann einen radikalen Schnitt, um mir das nicht anzutun. Mhm. Aber es gibt auch Leute, die sagen, okay, vielleicht ist das der Weg für uns und man muss halt ein bisschen lockerer sein und offener sein. Mhm. Aber wenn du sowieso schon so ein eifersüchtiger Typ bist, fällt dir das wahrscheinlich sehr schwer. Ja, beides fällt mir extrem schwer. Ja, das ist wirklich ein großes Problem. Du bist verliebt, sie sagt auch, dass sie sich wieder zu dir hingezogen fühlt. Und aber es ist halt jetzt das Ding, sie will alles, ne? Ja. Sie will dich und sie will die andere Geschichte. Und da musst du sagen, ob du das mitmachst eine Weile oder nicht. Du kannst ja vielleicht auch sagen, okay, ich mache das mal jetzt einen Monat, ich gebe mir eine Zeit. Ich versuche einen Monat das mal so mitzumachen. Mhm. Wir beide und sie kann chatten. Und wenn es nach einem Monat nicht klappt, dann denkst du neu nach und siehst vielleicht Konsequenzen. Vielleicht wäre das jetzt eine Perspektive. Das ist ein Ziel. Mhm. Ja, wunderbar. Dann wünsche ich dir dafür alles Gute und toi, toi, toi, Klaus. Okay, danke. Wiederhören. Schöne Grüße an dich und dein Team. Ihr seid echt super. Dankeschön. Sehr nett von dir. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche hier bei uns. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfram Spikowski, Gunter Paperitz, Tim Stienauer, Pamela Koppay, Dorit Herber und Johannes Brachthäuser. Nächste Woche sind wir wieder da, in der Nacht von Montag auf Dienstag, freie Themen, Nacht im Radio und im Fernsehen. Und ich sag's nochmal, Hinweis auf nächste Woche Mittwoch, sehr lange Domian-Nacht von 0 Uhr bis 4 Uhr morgens wird hier bei uns getalkt und geredet, was das Zeug hält. Ich wünsche ein schönes Wochenende und sage Tschüss und bye bye. Bis Montagnacht. Tschüss.